Seit dem Beginn der Generalmobilmachung für Territorialverwaltung im Herbst in der DVRK wurden bisher landesweit 1100 Tonnen Baumsaatgüter gesammelt, die im Vergleich mit der gleichen Zeit im Vorjahr 1,4-fache Menge sind. Im Einklang mit den realen Verhältnissen setzen die Bezirke Diangang, Zagang und Gangun große Kraft für die Sammlung von Saatgütern für die Zucht der Baumsetzlinge ein und beschaffen sich viel mehr Saatgüter von nützlichen Bäumen im Vergleich mit dem Vorjahr. Auch die Stadt Pyongyang und die Bezirke Südpyongan, Nordpyongan und Südhamgyong erzielten bei der Sammlung der Baumsaatgüter, die zur Verwandlung aller Berge in die Gold- und Schatzberge beitragen werden, große Erfolge.